Wann ist der Papst unfehlbar? Der Papst ist unfehlbar, weil in seiner Eigenschaft als Hirte und Lehrer aller Christen, Kraft seiner höchsten apostolischen Autorität, eine den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre als für die ganze Kirche verbindlich definiert. Diese verschiedenen Bedingungen, die alle zusammenkommen müssen, damit man eine Aussage des Papstes als unfehlbar ansieht. Ja, Wojtyla, der polnische Papst, hat einmal so gesprochen, in Bezug auf die Unmöglichkeit, Frauen zu weihen, zu Priestern zu weihen. Nur, kann man lange herumstreiten, ob es eine unfehlbare Aussage ist, er ist sowieso nicht Papst gewesen. Von dem her, auch wenn er diese Ausdrücke gebraucht hat und sich in dieser Frage mal richtig entschieden hat, ist nichts zur Sache zu sagen, weil man aus dem ganzen anderen Umständen, aus allen seinen anderen Handlungen folgen muss, dass er nicht Jesus Christus vertritt. Kann ich also plötzlich sagen, das ist eine unfehlbare Aussage des Lehramtes. Er hat nicht das Lehramt, er hat nicht den Beistand Christi. Kann er nicht 27 Jahre lang nicht Papst sein und dem einen Augenblick plötzlich Funkenlicht, der aufblitzt und gleich wieder vorbei ist. Ja, jedenfalls hat es ja keiner geglaubt in seiner Kirche. Pfeift sich ja keiner drum. Wie man jetzt mit dem Bergoglio sieht, jetzt hat er auch wieder gesagt, na, man soll mal keine verheirateten Priester weihen, aber gesagt, auch ein blindes Huhn findet einmal ein goldenes Korn. Muss ja auch zwischendurch irgendwann was Richtiges sagen. Das war ja völlig übermenschlich, wenn er immer nur Falsches sagen würde.